Nicht wahr? Wir werden in ein ernsthaftes Gespräch mit den Wissenschaftlern, bei denen haben wir ja Gesprächspartner, aber bei der Industrie nur dann kommen, wenn wir sichtbare Schritte unternehmen. Ich bin absolut immer der Meinung gewesen, dass wir im Moment einen solchen Reaktor drüben kaufen sollen. Aber ebenso unerlässlich ist meiner Meinung nach dass die Notwendigkeit, hier ernsthaft mit dem Bau zu beginnen, eines Forschungsreaktors, auch eines Energiereaktors, selbst auf die Gefahr hin, über die wir uns klar sein müssen, dass in dem Augenblick, wo er fertig ist, er wahrscheinlich schon veraltet ist. Aber dann haben wir wohl so viel gelernt, dass wir dann den zweiten vernünftig bauen. Also infolgedessen liegt doch eine starke Interessenparallelität vor zwischen den Interessen der Industrie und dem, was Herr Professor Heisenberg zum Beispiel in München machen wird. Selbstverständlich, das, was in München und in Karlsruhe oder wo geschehen soll, ist überhaupt die absolute Voraussetzung, dass wir etwas tun sollen. Wie ja alle diese physikalische und chemische Realisierung in der Industrie immer von der Forschung abhängt. Wir können gar nicht arbeiten, ohne dass wir engsten Kontakt mit den Hochschulinstituten haben. Herr Professor Schmidt wollte etwas sagen. Ja, ich wollte etwas sagen. Ich habe den Eindruck, dass man bei diesem Gespräch über die Herstellung atomarer Energie für friedliche Zwecke vergessen könnte, dass es Leute gibt, die solche Energie herstellen für nicht friedliche Zwecke, nämlich für kriegerische Zwecke. Und da scheint mir doch ein ganz besonderes Problem zu liegen. Natürlich steht dieses Problem nicht allein und ist es nicht zu trennen von dem anderen, der Herstellung atomarer Energie für friedliche Zwecke. Aber im richtigen Sinn des Wortes dramatisch, an die Nerven gehend, an die Seele gehend, wird doch das Problem, wenn man die Frage so stellt, wie ich mir eben erlaubt habe, sie zu stellen. Ja, Herr Professor, Sie nehmen mir das. Natürlich wird die Diskussion auf dieses Gebiet kommen. Meine Absicht war, so ein bisschen Pfeiler hineinzusehen, Korsettstäbe in das Gespräch, in dem wir einfach sachliche Informationen bekommen, wie die Dinge liegen. Aber man könnte, es wird nicht im Ablauf unseres Abends heute dabei bleiben, dass wir uns, dass wir das Eindruck haben, kleine Atommeiler in München und ich meine, Herr Professor, ich darf wohl sagen klein, nicht? Können wir vielleicht einen Moment zwischenfragen, wie groß die Energieleistung sein wird, die beabsichtigt ist? Also in der Größenordnung von einigen Megawatt, mehr möchte ich da nicht Megawatt, sagen. Das ist können, also 1000 Kilowatt, 1000 bis 10.000 Kilowatt. Nun ja, also das ist viel kleiner als ein normales Elektrizitätswerk. Viel kleiner. Also gut, natürlich sind das ganz harmlose Einrichtungen, aber von dort aus werden wir nicht umhin können, zu den anderen großen Problemen zu kommen. Vor allen Dingen, da ja andere sich mit diesen Problemen sehr praktisch beschäftigt haben und noch beschäftigen. Ja. Und was andere tun, bleibt doch sehr selten ohne Rückwirkung bei einem selbst. Ja, wobei Sie mit anderen nicht eine West- oder Ost-, sondern beide meinen. Nein, beide. Beide, ja. Herr Professor Weisen, ne? Ja, ich wollte da bloß auf den einen Punkt hinweisen, dass natürlich in jeder industriellen Entwicklung es eigentlich immer in der Weltgeschichte so gegangen ist, dass ein technischer Fortschritt zunächst zum Krieg verwendet worden ist und in gewissem Sinn also missbraucht worden ist. Und dass eigentlich erst die friedliche Anwendung hinterher kam. Dass aber zum Glück diese friedliche Anwendung dann doch so verschieden ist in der technischen Ausführung von der kriegerischen Anwendung, dass man die beiden recht gut trennen kann. Und nun sind wir ja in Deutschland in der glücklichen Lage, dass wir uns mit dieser kriegerischen Anwendung nicht beschäftigen dürfen und nicht beschäftigen wollen. Und außerdem kann man die friedliche Atomtechnik wirklich ganz getrennt von der kriegerischen betreiben. Also ich würde sagen, man soll die Möglichkeit dieser Trennung betonen, und zwar freudig betonen, weil sie wirklich vorhanden ist, und muss eben sehen, nun aus der Atomenergie etwas zu machen, was in friedlichen Zeiten eben den Menschen etwas nützt. Ja. Natürlich die Sorge, dass es im Krieg auch was bedeutet, die kennt jeder, das ist ja klar. Ja. Herr Professor Schmidt, ich möchte Ihnen aber, glaube ich, entgegnen, dass die Dramatik doch nicht erst, um es nur auf eine Formel zu bringen, bei der Atombombe anfängt. Die Dramatik fängt meines Erachtens auch bei der friedlichen Atomtechnik und für friedliche Zwecke eingesetzten Atomenergie ein, weil ja Atomenergie nicht hergestellt werden kann. Ich frage Herrn Professor Heisenberg, ob ich es richtig sage, ohne dass dabei radioaktive Strahlung entsteht. Ja, die ist aber an sich etwas völlig Harmloses. Das heißt, die radioaktive Strahlung, die dabei entsteht, muss genauso bewertet werden wie irgendwelche, sagen wir mal, unerfreulichen chemischen Stoffe, die aus einem Kamin einer großen Fabrik entlassen werden. Also jede industrielle Entwicklung bringt immer gewisse Gefahren mit sich, aber diese Gefahren kann man dann, wenn man sie vorher weiß, praktisch mit Sicherheit bannen. Also die Gefahren, der etwa die Bevölkerung ausgesetzt ist, dadurch, dass Atomfabriken in Deutschland stehen, die ist geringer oder jedenfalls höchstens genauso gering wie die Gefahr, die dadurch kommt, dass zum Beispiel viele Leute Auto fahren und dann die Abgase der Autos eventuell unsere Lungen verpesten oder sonstige Gefahren dieser Art. Herr Professor, es ist aber doch wohl so, dass wir zum Beispiel den Rauch aus den Kaminen sehen und dass wir uns an gewisse andere Gefahren, die zum Beispiel mit dem Autofahren verbunden sind, schon gewöhnt haben und sie eingerichtet sind. Ich möchte auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus, der noch einmal mit dem zu tun hat, was Herr Professor Wienacker gesagt hat. Gesetzt den Fall, wir sind in 5 oder 10 Jahren, das spielt jetzt keine Rolle, wie lange es nun wirklich sein wird, so weit, dass wir Atomenergiestationen in Deutschland bauen. So ist doch die Voraussetzung die, und dann wird nicht, darauf spielten Sie wohl auch vorhin an, Herr Professor Schmidt, dann wird nicht eine erste Garnitur von Atomphysikern hinter den Reaktoren stehen, sondern ganz gewöhnliche Techniker, die ihre 1.000 Mark oder was im Monat verdienen. Und es steht dahinter ein privater Unternehmer, der genau weiß, dass seine Kontrollanlagen, die er da durchführen muss, ungeheures Geld kosten. Und es wäre nur menschlich, wenn der sagt, na, also da wollen wir mal ein bisschen sparen. Ich möchte die Frage der Kontrolle aufwerfen. Ich möchte die Frage aufwerfen, ob nicht die gesamte Atomenergie für friedliche Zwecke eine straffe staatliche Kontrolle voraussetzt. Herr Bundesminister Strauß ist auch gefragt. Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir weder Kernbrennstoff vom Ausland erhalten, noch Kernbrennstoff im Inland erzeugen können, ohne dass eine umfassende staatliche Kontrolle mit einer wirksamen Exekutive vorhanden ist. Wir haben ja die Beispiele Amerika, England, Frankreich, und bei uns wird es in keiner Weise anders möglich sein. Es wird nicht möglich sein, etwa Plutonium oder hochprozentiges Uran zu verkaufen, wie man etwa Opium oder Morphium verkauft, nur unter Einhaltung gewisser Sicherheitsbestimmungen. Wir werden eine Kontrolle schon dadurch ausüben, dass das Eigentumsrecht und die Verwendung über diese Stoffe vom Staate weiterhin verfolgt wird. Dazu würde ich doch Herrn Professor Wienacker gerne sagen. Also, man muss, wenn man von diesen Schutzmaßnahmen spricht, unterteilen in zweierlei. Das eine sind die gewerbehygienischen Schutzmaßnahmen. Und dazu ist doch zu sagen, dass wir in unseren chemischen Fabriken und auch in anderen Industrien die kompliziertesten und gefährlichsten Dinge als Zwischenprodukte herstellen, die dann oft zu ganz friedlichen Heilmitteln und so weiter führen. Und wir haben in unserer zivilisierten Welt, vor allen Dingen in Deutschland, ein raffiniert und gut ausgedachtes System der Berufsgenossenschaft und so weiter. Und ich bin also felsenfest davon überzeugt, dass wir mit diesem Teil des Problems mühelos fertig werden können, wenn wir mit der Sorgfalt arbeiten, mit der wir zu arbeiten gewöhnt sind. Ganz anders liegt die zweite Frage, der Schutz gegen den Missbrauch. Und da ist es ganz selbstverständlich, auch für uns aus der Industrie, dass wir eine solche Organisation anerkennen müssen, die die Allgemeinheit dafür schützt, dass da kein Unfug mitgemacht wird. Aber wenn ich an dieser Stelle schon eine Bitte an Herrn Minister Strauß richten darf, so ist es die, dass wir daran denken, bei dem Aufbau dieser Organisation nicht die private Initiative zu stören. Denn aus der privaten menschlichen Initiative kommt aller Fortschritt. Und wir müssen also sehen, dass wir mit möglichst wenig, wenn ich so pietätlos sagen darf, Bürokratie, ein Optimum einer universellen Aufsicht haben. Und wir müssen dabei dazu sehen, dass die Forschung und die Industrie eine gewisse Freizügigkeit hat. Denn wenn wir eine ständige bürokratische Überwachung haben, dann werden wir verlangsamt. Und wir müssen ja daran denken, dass die anderen Staaten, mit denen wir konkurrieren, auf diesem Gebiet auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben und mit ihrer sehr starren Organisation, die aus dem Kriege kommt, gar nicht so furchtbar glücklich sind. Also, und auch in Amerika laufen Bestrebungen, diese Organisation ja etwas aufzulockern. Wir haben, glaube ich, in einer neu beginnenden Gesetzgebung alle Möglichkeiten, aber auch alle Hoffnungen, dass man das Gute tun kann und das Böse unterbinden kann. Herr Professor Heisenberg? Ich wollte bloß zu einem technischen Punkt noch etwas bemerken. Es wurde vorhin gesagt, den Rauch aus den chemischen Fabriken kann man sehen, aber diese radioaktiven Abgase kann man nicht sehen. Da ist für den Techniker genau das Umgekehrte richtig. Es ist viel leichter, radioaktive Gase nachzuweisen als chemische Verunreinigung. Also auch die allerschwächsten Radioaktivitäten kann man mit absoluter Sicherheit nachweisen, wenn man sich die Mühe dafür macht. Also die Kontrolle ist hier noch viel leichter als bei allen anderen chemischen Industriezweigen. Ja. Also wir haben, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt hier drei Experten gehört, die gewohnt sind, mit der Atomenergie umzugehen wie mit einem Schusshündchen. Und wir hören, dass das also ein sehr harmloses Ding ist in den Größenordnungen, mit denen wir es hier in der Bundesrepublik zu tun haben werden, und dass man ihm Herr wird, dem Schoßhündchen, durch gewisse organisatorische Fragen. Dem steht aber nun doch entgegen das Gefühl von Müller und Schulze. Ich möchte sogar genauer präzisieren, das Angstgefühl von Müller und Schulze, und es wäre falsch zu sagen, dass dieses Angstgefühl nur auf die Atombombe zurückzuführen ist. Was in den Städten Karlsruhe und München seitens der Reaktion der Bevölkerung sich zeigte, als es klar wurde, dass diese Städte jedenfalls in ihrem Umkreis zu Standorten verhältnismäßig sehr kleiner Atommeiler würden, das deutet darauf hin, dass eine ganz bestimmte Disposition in der Bevölkerung ist zu diesen Dingen. Und zwar eine negative Disposition. Und ich würde nun sehr gerne von Herrn Professor Zutt ein bisschen etwas über die Frage hören, wie sich diese doch als Tatsache anzuerkennende Disposition, die ja nicht durch deutsche Erfahrungen hervorgerufen wurde, sondern durch Welterfahrung, wie sich die eigentlich auf den einzelnen Menschen und damit auch auf die Gemeinschaft auswirkt. Das Wort Atom ist bekannt, eine Gesetze können nachgesprochen werden, aber was da eigentlich geschieht und in Vorbereitung ist, ich glaube, dass das die wenigsten realisieren. Das kann man gar nicht realisieren, das ist ungeheuerlich. Kann man das nicht realisieren, weil die physikalischen Vorgänge so schwierig zu erklären sind, oder aus welchem Grunde nicht? Das hat verschiedene Gründe, sicher auch deshalb. Aber zunächst, weil es für den Menschen im Abstrakten bleibt und ihm nicht konkret gegenübertritt. In Angstdingen geht es sehr eigentümlich zu. Das wissen gewöhnlich die Laien nicht. Ich pflege es aus der nervenärztlichen Erfahrung mit etwas sehr Einfachem zu sagen. Es hat sich gezeigt, dass 1000 Nächte mit lebensgefährdenden Bomben leichter zu ertragen sind als eine gemeinsame Küche. Das eine kommt von außen, ist irgendetwas, was man schon, wenn es ein paar Tage nicht mehr da war, vergisst. Das andere sitzt im Leben selbst. Und ich glaube, dass alle diese Dinge von den Menschen noch gar nicht realisiert werden. Das hat zwei Konsequenzen. Erstens erhoffen wir uns vielleicht etwas Falsches. Ich erinnere daran, dass wir alle geglaubt haben, mit der Erfindung des Telefons sparen wir Zeit. Persönliche Erfahrung spricht dagegen. Und andererseits fürchten wir etwas. Aber ich glaube nicht, dass die Menschen diese mögliche Gefahr, die in der bösen Seite der Entwicklung der Atomenergie liegt, zu realisieren imstande sind. Und darin liegt etwas Wichtiges, wenn ich das noch kurz sagen darf, nicht wahr? Weil ich nicht glaube, selbst bei diesem Gremium hier, dass die ungeheuren, ans kosmische grenzenden Gefahren, die vielleicht in diesen Dingen liegen, von den Menschen innerlich so realisiert werden können, dass wir uns auf deren Angst verlassen. Ich möchte sagen, es hat sich etwas umgedreht. Wer noch in unserer Jugend es doch so war, dass man überzeugt davon gewesen ist, dass der technische Fortschritt uns immer weiter bringt in eine glückhafte Zeit hinein, in das Jahrhundert, in dem das Glück erfindet, sind die Menschen doch heute davon überzeugt, dass in den Entwicklungen der Technik, vor allen Dingen, wenn sie sich in Formeln ähnlicher Art ausdrückt, etwas liegt, das notwendig in das noch Bösere hineinführen muss. Und das ist es, was die Menschen gefangen hält, was sie wirklich gefangen hält, was sie nicht erlaubt, sich frei zu machen und sich dem Problem zu konfrontieren, wie man sich einem Problem zu konfrontieren hat, in dessen Kern Tatsachen stecken, wobei das Moralische sich noch nicht von selbst versteht, das an diese Tatsachen geknüpft ist. Aber auch hier muss man sich vom Wissen her versuchen, der Fragestellung einmal zu nähern, um bei richtig gestellter Frage eine Chance zu haben, richtige Antworten zu bekommen. Professor Zutt, ja, nein, Sie, Herr Professor Delika, bitte. Ja, das führt auf die Frage, wie der technische Fortschritt zusammenhängt mit dem menschlichen. Und ich habe nicht gewusst, dass die Bevölkerung, so wie Sie eben geschildert haben, reagiert hat. Aber dass sie es getan hat, ist sehr bezeichnend. Das ist doch zweifellos zurückzuführen auf die Nachrichten über die Wirkungen der Atomversuche, besonders auf dieses japanische Schiff und dergleichen. Es wäre also zum Beispiel die konkrete Frage aufzuwerfen, ist es richtig, ich meine jetzt ethisch richtig, angesichts der gegebenen Situation, eine solche Propaganda oder eine solche breitere Mitteilung von der Auswirkung der Atomversuche in die Öffentlichkeit zu lancieren? Offenbar doch in der Absicht, dadurch Gefühle zu wecken, die die Gefahren zeigen sollen, eventuell die Angst als Gegenmittel einzuschalten, wobei eben dieser Gesichtspunkt sehr zu bedenken wäre, ob das etwas ist, worauf man sich verlassen kann. Es gibt einen berühmten Satz von Plato, wer das Gute weiß, der tut es. Aber nur der, der wirklich weiß, tut dann das Gute. Das ist ein anderes Wissen als das Wissen der meisten Menschen über alle Dinge. Und ich möchte diesen Satz modifizieren. Wer die Gefahr wirklich kennt, der vermeidet sie. Aber kennen steht hier in der gleichen zwielichtigen Dialektik wie der Begriff des Wissens. Ja, ich glaube, das ist die große, wenn ich das dazu sagen darf, die große Gefahr, dass das alles letzten Endes den Menschen nicht so innerlich nahe kommt und ernst werden kann, vielleicht gerade in unserer heutigen Zeit, dass das resultiert, was wir wünschen möchten, dass sie sich des Guten bedienen, das Böse meiden. Das mit dem platonischen Satz stimmt mich bedenklich, denn es erinnert mich an einen alten Scherz, den Sie vielleicht sicher alle kennen. Hunde, die bellen, beißen nicht. Ich weiß es, aber weiß ich, ob der Hund weiß? Wir kommen hier wirklich, glaube ich, auf das Problem. Auf das wirkliche Problem, nämlich das Problem, ob es genügt, dass man selber entschlossen ist, von diesen neuen Kräften einen dem Menschen zuträglichen Gebrauch zu machen. Ob man nicht eben in der Dämonie alles Geschichtlichen und Politischen steht und stehen bleibt, auch wenn man sich selber damit begnügen sollte. Denn man wird ja hineingezogen in das Kräftefeld, das Politische, der Technik herauswachsende Kräftefeld, in dem andere Pole die Kraftlinien bestimmen, als das Kräftefeld, in dem wir gerne sein möchten. Mit anderen Worten, wir sind doch nicht nur Subjekt dieser Dinge, sondern wir sind doch im allerhöchsten Maße Objekt dieser Dinge, die anderswo geschehen als bei uns. Ja, aber einige sind doch Subjekt. Und sehen Sie, wenn Sie über diese Angst sprechen, lassen Sie mich das ja eines sagen. Ich spreche jetzt von Karlsruhe, wo ich mich ein bisschen auskenne. Ein großer Teil dieser Angst der Karlsruher resultiert, wahrscheinlich ganz fälschlicherweise, aus der Vermutung, wenn wir einen Reaktor haben, werden wir ein Bombenziel. Ja, da ist etwas dran. Sie sehen, da fängt die Sache doch schon an mit dem Objektsein. Aber wenn wir es international sehen, so gibt es eben einige Leute, die bauen Atombomben und die bauen auch Herbomben, die befehlen, dass Herbomben gebaut werden und haben möglicherweise doch dieses Wissen, von dem Sie vorher sprechen. Und ich frage mich, ob es mit Wissen allein zu tun ist. Und hier würde ich, glaube ich, doch gerne Exzellenz Herr Weibischow fragen, ob da nicht andere Kräfte alarmiert werden müssen als intellektuelle Kräfte. Ich glaube, dass der Mensch einer Gefahr gewachsen sein kann, nicht muss, die er erkennt, die er klar auf sich zukommen sieht. Das, was er im Augenblick das Gefährlichste ist, ist doch dieses, dass wir, die wir nicht gerade Wissenschaftler sind, in einem Art Atomnebel leben und deswegen unbekannte, finstere, dunkle Kräfte auf uns zukommen sehen und wir wissen nicht, wie wir uns dagegen wehren sollen, wie man sich verhalten soll. Das heißt, das gesamte sittliche Verhalten ist irgendwie unklar, wenn man nicht vorher sieht, wie denn die Lage eigentlich ist. Und ich glaube, deswegen sind wir wohl Professor Heisenberg dankbar, dass er uns gesagt hat, was hier in Deutschland nun für die nächste Zeit zu erwarten ist. Aber wir wollen das wohl nicht verharmlosen. Denn wir stehen ja in einem Weltzusammenhang. Und da möchte ich doch auch die Frage an Herrn Professor richten, liegt nicht nur in der wirtschaftlichen Nutzung oder auch in der Kriegsgefahr eine Bedrohung für die Menschheit, sondern auch in der Forschung, muss die Forschung nicht auf das Experiment angewiesen sein? Und ist es nicht gerade bei der Atomphysik so, dass diese Experimente in ihren Auswirkungen nicht vollkommen überschaubar sind? Und ist deswegen nicht gerade das der Gewissenskonflikt des Forschers, dass er nun, nachdem er ja die Dinge kennt wie kaum ein anderer, sich fragen muss, darf ich auch? Das heißt, was lässt mein Gewissen hier zu und wo zieht mein Gewissen eine Grenze? Oder sind die Dinge bereits heute so klar, dass man darauf eine ganz eindeutige Antwort geben kann? Bitte, Herr Professor, würden Sie gerne gleich an. Vielleicht darf ich zuerst ein paar Worte sagen über den Standpunkt, den man heutzutage zur Technik häufig einnimmt. Es gibt da immer zwei Versionen. Die einen sagen, die Technik, das ist der Fortschritt, die führt uns in ein goldenes Zeitalter, weil wir alle eben nur noch unsere Arbeit durch Maschinen tun lassen und so weiter. Und der andere Standpunkt sagt, die Technik ist des Teufels, es bringt uns nur Unglück, die bringt immer scheußlichere Waffen und so weiter. Nun, ich muss gestehen, dass diese beiden Standpunkte mir immer ungefähr gleich gräulich sind. Denn einerseits kann man ja doch die Technik auch ganz nüchtern betrachten und sagen, sie bringt uns tatsächlich gewisse Erleichterungen. Und andererseits muss man halt auch zugeben, dass man ohne diese technischen Erleichterungen einfach das Leben, so wie es jetzt geworden ist, gar nicht mehr führen könnte. Also unser Leben basiert eben auf der Technik, also können wir es gar nicht lassen. In anderen Worten, wir müssen lernen, die Technik sozusagen ganz nüchtern, ohne den Enthusiasmus des Fortschrittglaubens und ohne allzu große Angst anzusehen, eben als das Werkzeug, was wir jetzt mal brauchen, um uns auf dieser Erde einzurichten. Und da gehört, so wie die Welt geworden ist, die Atomforschung und die Atomtechnik eben dazu. Nun ist gerade die Frage gestellt worden, ist nicht Forschung eventuell überhaupt schon gefährlich und vom Übel? Zunächst in dem Sinn, dass etwa die Forschung im Experiment uns aus den Händen gerät, dass sie plötzlich irgendetwas tut, was wir nicht mehr überschauen können. In dem Sinn würde es wohl jeder Wissenschaftler verneinen. Natürlich, es gibt immer wieder unvorhergesehene Ergebnisse, aber wir können immer längst vorher merken, wann die Dinge wirklich gefährlich werden, das heißt, wann wir mit wirklich großen Kräften zu tun haben. Also an der Stelle glaube ich nicht an Gefahren. Die andere Frage ist, ob eine Erkenntnis überhaupt schon gefährlich sei. Und das ist natürlich ein weites Feld und man kann über die Entwicklung der Naturwissenschaft in den letzten 300 Jahren immer wieder diese Frage schreiben, ja, ist die Erweiterung unserer Kenntnisse, ist die ein Glück oder ist sie ein Unglück? Aber auch da würde ich eben sagen, das muss man nüchtern ansehen. Man kann ja wohl nicht bezweifeln, dass zum Beispiel viele medizinische Erkenntnisse, die in den letzten 100 Jahren gewonnen worden sind, wirklich ein Glück sind. Und so wird das mit vielen mehr technischen Dingen auch gehen. Also in anderen Worten, mir läge sehr viel dran, wenn es gelänge, auch diesen sehr nüchternen, ruhigen Standpunkt der Technik gegenüber allmählich durchzusetzen, aber ich weiß auch, dass das außerordentlich schwierig ist. Herr Professor, darf ich einen Moment etwas dazu sagen? Wenn ich recht verstanden habe, sagte Sie, Herr Professor, der Forscher wüsste immer, was dabei herauskäme. War das so ungefähr? Nein. Er übersehe die Konsequenzen? Nein, nicht in dem Sinn, sondern ich meinte, er merkt, wenn er in gefährliche Gegenden kommt. Ich glaube nicht, dass es jemals passieren kann, dass sozusagen ein Apparat so sehr außer der Kontrolle des Forschers gerät, dass unabsehbares Unglück passieren kann. Ja, aber ich möchte hier zitieren, ich habe hier vor mir liegen eine kleine Schrift von Professor Gerlach, dem Mönchner Gerlach, die Stellung der Technik. Da steht drin Folgendes, vorher kommen einige Beispiele dafür und dann. Meist lag und liegt bei der Forschungsarbeit auch nicht der leiseste Hinweis auf eine technische Bedeutung des Problems vor. Das sei hier erwähnt, um jedes Missverständnis auszuschließen. Diese Unabhängigkeit muss erhalten bleiben. Ja. Das heißt, Gerlach meint, der Forscher, der beispielsweise, oder Faraday, der die Induktion gefunden hat, wusste nicht, dass einmal Dynamomaschinen gebaut werden. Ja, und Hahn wusste natürlich nicht. Hahn wusste nicht, dass die Uranspaltung die Bombe gebaut hat. Ja. Insofern ist ja, hier komme ich wieder zu in Extens, ist natürlich der Wissenschaftler gar nicht in der Lage zu stoppen. Sie werden sagen, Herr Professor Heisenberger kann überhaupt nicht stoppen, weil es sein Trieb ist, zu forschen. Ist das vielleicht richtig? Ja, und er kann nicht künstlich stoppen aus irgendeiner Erkenntnis heraus. Aber er hat vielleicht nicht einmal die Erkenntnisexistenz. Eben, und selbst wenn es sich gar nicht um Naturwissenschaft handelt, nehmen wir an, es wird eine psychologische Entdeckung gemacht. Wer kann verhindern, dass eventuell diese psychologische Entdeckung ganz ungeheuer missbraucht wird, sei es in der Politik oder sonst wo nicht. Also wo auch immer man forscht, gleichgültig ob Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften, es kann immer zum Schlechten benutzt werden. Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Professor, wenn ich sage, dass wir uns dann vor zwei Extremen hüten müssten? Das eine Extrem wäre wohl dies, dass wir einfach die Augen schließen und die Flucht ergreifen. Das heißt, dass wir die gewissen Risiken, die in der Atomforschung und überhaupt in jeder Forschung und in jeder Technik liegen, und nicht nur in der Technik, sondern in allem, was der Mensch unternimmt, dass wir diese Risiken fürchten und dass wir davor die Flucht ergreifen, blindlings, und meinen, wir dürfen diese Dinge nicht anfassen. Ich bin persönlich da der Meinung, dass wenn, ich darf es jetzt religiös ausdrücken, wenn Gott uns Einblick gegeben hat, eben durch den Forscher in die Geheimnisse der Natur und uns so tief hineingeführt hat in diese doch an sich herrliche Schöpfung, dass er dann sicherlich auch damit beabsichtigt, uns etwas Gutes zu schenken, was wir zu unserem eigenen Nutzen anwenden. Das andere Extrem aber wäre doch wohl dieses, dass wir nun glauben, wir stehen hier vor einem gewissen Fatalismus, das heißt, die Entwicklung hat nun begonnen, sie rollt in sich nach einem ehernen Gesetz ab, der Mensch kann sie nicht mehr stoppen, er kann sie nicht mehr lenken und er muss nun diese ganze Katastrophe, die vielleicht kommen könnte, über sich ergehen lassen, ohne dass er sich dagegen wehren könnte. Und da scheint es mir doch sehr wichtig zu sein, dass wir da den Primat des Menschen und seine Freiheit betonen, dass wir zwar eine solche Entwicklung folgen müssen, aber dass wir sie lenken müssen, dass wir sie in der Hand haben müssen. Und das war eben auch der Sinn meiner Frage, dass wir so weit immer gehen, dass wir die Dinge in der Hand haben. Ich glaube, dass doch bei einigen Atombombenversuchen man festgestellt hat, dass etwa die zehnfache Wirkung, die man nicht vorausgesehen hat, daraus gefolgt ist und dass da, denken wir an die japanischen Fischer, Folgen dabei rauskamen, die man in keiner Weise wollte. Und dass da es auf das Gewissen und die Feinheit des Reagierens des Gewissens, gerade bei dem Forscher und überhaupt bei allen Verantwortlichen, selbstverständlich auch bei den Politikern und den Wirtschaftlern ankommt, dass sie wissen, wo hier eine Grenze zu setzen ist oder, sagen wir es positiv, in welche Richtung sie gehen dürfen und in welche nicht. Die Reihenfolge ist Herr Professor Schmidt, Frau Dr. Neumeister, Herr Professor Bockenau. Ich glaube, es ist hier das kardinale Problem gestellt. Die Frage, muss ich aufhören, die Frage nach der Wahrheit zu stellen, wenn ich glaube, fürchten zu müssen, dass dieses Wissen um die Wahrheit verhängnisvolle Folgen haben könnte? Oder muss ich die Frage nach der Wahrheit immer stellen und immer weiter diesen Weg gehen, als ein Forschender, weder rechts noch links blickend? Und ist es Sache der Menschen, schlechthin, dann, wenn sie handeln, nicht wenn sie fragen, was ist die Wahrheit, sondern wenn sie das Wissen von der Wahrheit anwenden, sich zu fragen, darf ich das oder darf ich es nicht? Es ist doch eine schreckliche Sache im Grunde, sich vorzustellen, dass ein Mensch wie Albert Einstein, der doch der pazifistischste der Pazifisten war, die man sich vorstellen kann, eines Tages in seinem Leben glaubte, es vor seinem Gewissen schuldig zu sein, den Fingerzeig zu geben auf die Atombombe, die man fabriziert hat. Da wurde er sehr gedrängt dazu. Er hat es getan. Ja, er hat es getan. Aber das ist doch, da liegt doch das Drama. Das ist doch das Schreckliche. Und ich werde nie vergessen, wie mir Frau Meitner in Stockholm gesagt hat, in Hamburg gesagt hat, ich habe jede Nacht gebetet, meine Rechnungen möchten nicht stimmen, aber sie haben gestimmt. Darf ich nur einen Satz noch dazwischen fügen? Ja, Exzellenz. Damit kein Missverständnis aufkommt, Herr Professor Schmidt. Ich halte es für falsch, wenn wir sagen würden, der eine denkt, der andere hat zu handeln, der Handelnde ist nicht verantwortlich, der Denkende ist nicht verantwortlich für das, was daraus gehandelt, daraus entstehen wird. Das wollten Sie natürlich in keiner Weise sagen. Ich wollte nur den einen Satz sagen, der Denkende ist immer auch der Handelnde. Durch sein Denken handelt er schon. Und was ebenso wichtig ist, dass der Handelnde unbedingt auch der Denkende sein muss, nicht? Ich würde nun noch einmal an Herrn Professor Heisenberg die Frage stellen, ist es nicht utopisch zu glauben, dass der Forscher, während er forscht, stoppen kann, weil er sagt, das ist zu gefährlich zu wissen? Bei der eigentlichen Forschung glaube ich das bestimmt. Also da wird er nicht stoppen können. Aber ob man nicht doch stoppen kann, wenn es sich um solche technischen Anwendungen der Forschung handelt, also wenn es sich darum handelt, Bomben zu machen, das weiß ich nicht. Also da würde ich mir doch denken können, dass man auch eventuell einfach sagt, ich mache nicht weiter. Ja, nun setzen wir aber voraus, es war ein nationaler Notstand gegeben. Ja, das ist ja eine andere nicht? Sache. Sagen wir, es war ein menschheitlicher Notstand gegeben. Ja, damit lenken wir über, vielleicht würde uns Herr Professor Borke noch diese Frage etwas sagen, über den Notstand, nicht wahr? Fühlten sich nicht die amerikanischen Physiker entschuldigt oder nicht nur entschuldigt, sondern sie sagten, wir müssen unseren Dienst am Vaterlande tun, wir müssen diese Waffe schaffen, damit wir uns einer Gefahr gegenüber sehen, die vielleicht im Moment nicht akut war. Zunächst haben sie die Bombe gegen Hitler gebaut, nachher haben sie die Bombe gegen Russland gebaut. Ist das nicht die Situation, der Druck, unter dem das alles entsteht? Ich möchte zunächst mal zu dieser Frage sagen, dass ja die Waffe eigentlich nur in ganz engen Grenzen zum Einsatz gekommen ist. Wenn sie gegen Deutschland geplant war, dann ist sie ja dort bekanntlich nicht zum Einsatz gekommen. Ihr Einsatz in Japan hat Leben im allergrößten Umfang erspart, wenn der Verlust ein Zwanzigstel dessen war, was eine Invasion Japans gekostet hätte, war es viel. Das ist vielleicht doch ein Fingerzeig, aber bevor ich über diese politische Seite der Frage etwas sage, möchte ich doch noch einen Augenblick über das Psychologische etwas sagen. In früheren Zeitaltern haben sich die Menschen vor Dämonen gefürchtet. Die Naturwissenschaften schien das Versprechen zu enthalten, die Natur zu entdämonisieren. Und es zeigt sich, dass sie diese Leistung, die ja wohl eine der großen psychologischen Anziehungskräfte des mechanistischen und naturwissenschaftlichen Weltbilds war, dass es die Dämonenfurcht zu bannen schien, dass gerade diese Leistung nicht gelang. Eine ganz andere Leistung ist gelungen. Unsere reale Naturbeherrschung in der äußeren Wirklichkeit ist ungeheuer gewachsen. Aber anstelle des alten Dämonenglaubens ist nun ein Glaube an die Dämonie der Naturwissenschaft getreten. Und das scheint mir ein ganz ernstes Problem zu sein. Zunächst das Problem einer ungeheuren Verwirrung. Ich weiß nicht, ob Sie, Exzellenz, zu diesem Thema noch etwas Besonderes zu sagen hätte. Ich nehme an, ja. Denn die Dämonenfurcht gehört gewiss nirgends weniger hin als in die Naturbeherrschung. Wir haben hier in dieser Diskussion gerade ein Beispiel gehabt. Es sind also tatsächlich bei der einen Wasserstoffbombenexplosion einige japanische Fischer zugrunde gegangen und das ist beklagenswert. Aber wo wäre die große Erfindung gewesen, bei der das nicht geschehen ist? Wie viele Menschen sind zugrunde gegangen an der Erfindung der Eisenbahn, ehe man es gelernt hat, Feuerpläne zu machen? Wie viele Menschen sind zugrunde gegangen an der Röntgenforschung, ehe man es gelernt hat, irgendwie sich zu schützen gegen die Folgen? Warum soll das nicht gelingen? Es ist sogar im Gegenteil ganz klar, dass es gelingen kann. Es ist uns ja hier von zwei hervorragenden Sachverständigen versichert worden, es sei leicht, solche Schutzmaßnahmen zu entwickeln, wenn man die nötige Sorgfalt anwendet. Es sind die Menschen, die glauben, dass ein Dämon in dem Atom verborgen steckt, und die den an sich sehr bescheidenen Unfall, der sich bei dieser Bikini-Explosion zugetragen hat, mit seinen beklagenswerten, aber wenigen Opfern, aufbauschen zu einer Gefahr für sich selber, zu einer Gefahr für die ganze Welt, von der die Sachverständigen vergeblich versichern, sie bestehe nicht. Nun darf ich ein... Bitte? Recht vergeblich, entschuldigen Sie, weil ja der Missbrauch dieses Instruments unbeispiellose Konsequenzen hat. Aber wir sind noch nicht bei der Politik. Ich versuche zu zeigen, dass die Angst sich dort entwickelt, wo sie vollkommen sinnlos ist. Aber es ist eine Tatsache, Herr Professor. Ich glaube, die Psychiater können das bestätigen, dass die Irren, die früher in ihrem Irrsein Teufel gesehen haben, heute glauben, dass sie sich von Strahlungen umgeben fühlen, ja, nicht? Ja. Also, dass hier die neuen Dämonen aus der Natur, ich möchte nicht sagen aus der Naturwissenschaft, aus der Natur heute kommen. Ja, ich bin völlig einig. Und wir müssen sie bändigen. Das ist ein Problem, das uns allen aufgegeben ist. Ohne jeden Zweifel, aber wir müssen uns dann klar sein, dass diese Ängste am falschen Platze auftreten. Nein, und jetzt muss ein Wort über Politik gesagt werden. Denn das ist ja der Punkt, wo sie real sein könnten. Ich habe ja vorläufig nur versucht zu zeigen, dass da ein gewaltiger irrealer Faktor darin steckt. Und Ängste entstehen bei einem Atomunfall, wie sie bei 50 Flugzeugunglücken nicht entstehen. Die Menschen fliegen friedlich mit dem Flugzeug, obwohl es wirklich noch recht gefährlich ist, während sie von Unfällen bei einem entfernten Atombombenexperiment sich gleich den eigenen Untergang träumen. Also zur Politik. Der Gesichtspunkt, der, wie mir scheint, noch überhaupt nicht genannt worden ist, ist zunächst einmal der Selbstbegrenzung der Waffenwirkung. Es gibt schließlich so etwas wie eine politische Führung. Es hat zwar in dieser politischen Führung auch Dämonien gegeben, man braucht ja nur an Hitler denken. Aber es besteht eine außerordentliche Unwahrscheinlichkeit. Ich drücke das vorsichtig aus, subjektiv würde ich es schärfer ausdrücken, dass diese Atomwaffen jemals in einem großen Kriege eingesetzt werden. Ich spreche von der strategischen, nicht von der Atomartillerie, die schließlich eine andere Form der schweren Artillerie ist. Dass diese Atomwaffen jemals eingesetzt werden, einfach darum, weil jeder, der sie einsetzt, weiß, dass er damit auch seine Selbstzerstörung herbeiführt. Ich glaube, dass hier tatsächlich der Punkt erreicht ist, und zwar gerade durch die Wasserstoffbombe. Die Atombombe hätte es nicht gemacht, wo der Krieg als Institution beginnt abzusterben. Jenes sozialistische Ideal, das nichts bedeutete, solange es ein bloßes Ideal war, das aber jetzt sehr viel bedeuten kann im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung. Das ist der eine Punkt und ich will nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Der zweite Punkt ist noch spezifischer. Schließlich und endlich denkt niemand von uns daran, dass Atombomben eingesetzt werden könnten oder gar Wasserstoffbomben zwischen Ägypten und Israel. Wir denken daran, dass Wasserstoffbomben eingesetzt werden können in einem Ost-West-Krieg. Und ich behaupte, dass diese Taktik frontaler Angriffe der gesamten kommunistischen Tradition widerspricht. Russland hat zweimal Krieg begonnen gegen Finnland und Korea, beide Mal, weil es mit keinem Widerstand rechnete. Den deutsch-russischen Krieg hat Hitler begonnen. Die Eroberungen, die politischen Durchbrüche verdankt der Kommunismus ausschließlich der Zersetzungsarbeit, der politischen, psychologischen, geistigen Zersetzungsarbeit in den nicht-kommunistischen Ländern. Und die Atombombe ist eine Waffe in dieser Zersetzungsarbeit, insofern sie Terror, Hysterie, Verzweiflung verbreitet, den Willen, um jeden Preis zu kapitulieren, nur damit dieses Schreckliche nicht geschieht, was in der kommunistischen Tradition nie geschehen kann, weil Diktaturen wissen, dass sie sich nicht halten können, wenn ein Schlag auf ihren Kopf fällt. Ja. Ein Schlag auf ihr Zentrum. Ja, darüber bin ich nun eben anderer Meinung als Sie, Herr Dr. Kuri. Eine psychologische Waffe. Es ist eine psychologische Waffe. Eine psychologische Waffe, die sich stützt auf die Verschiebung des Dämonenglaubens auf die Natur und die raffiniert systematisch ausgenutzt wird zu psychologischer Zersetzung, nicht zu militärischer Entscheidung. Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Tatsache anführen. Aus Anlass der 10-Jahresfeier des Sieges in Russland haben zwei Marschälle, darunter der Marschall Wassiljewski, der stellvertretende Kriegsminister, erste stellvertretende Kriegsminister, Artikel in der zentralen russischen Presse geschrieben über die Vorteile eines Atomüberfalls auf die Vereinigten Staaten. Nun, ich könnte daraus ja eine hübsche Geschichte machen über die schrecklichen Intentionen des Gegners, aber ich glaube, das wäre fehlgeraten. Wenn der Sowjetgeneralstab so etwas plante, ein solches Pearl Harbor, würde er nicht davon sprechen. Dass er davon spricht, hat mich aufs Tiefste überzeugt, dass ein solcher Atomüberfall überhaupt nicht in den Sowjetabsichten gelegen ist, dass es sich da um ein Schreckgespenst handelt, das unserer psychologischen Zersetzung dient. Sie haben ja früher vom Hund gesprochen, von dem man nicht weiß, ob der bellende Hund beißt oder ob er selber weiß, dass er nicht beißen darf. Das ist die Psychologie der Panik und der Dämonisierung. In jeder Diskussion, die ich über diese Dinge habe, und ich habe ziemlich viel darüber gesprochen in letzter Zeit, angefangen von Hauptstädten bis zu Dörfern. Und immer kommt der Mann, der sagt, ja, aber wäre es nicht doch möglich? Nun, in Form der abstrakten Ungewissheit der Zukunft, die von allem künftigen Geschehen gilt, kann man natürlich diese Frage stellen. Aber darüber, über dieser Frage, wäre es nicht doch möglich, die ganze ungeheure Wirklichkeit zu vergessen, die es aufs Äußerste unwahrscheinlich macht, dass Menschen, die diesen Staat da drüben mit Geschick, mit Durchschlagskraft geführt haben, sich nun aussetzen sollen der Vernichtung ihrer Zentren in wenigen Minuten und der Durchschneidung aller Sehnen der Diktatur, was der gesamten Tradition ihrer Politik und ihrer Erfolge aufs Äußerste widerspricht. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, die russische Führung mit Hitler verwechseln. Ich glaube, ja, Herr Professor Schmidt hat das Richtige schon gesagt. Wenn der Irre glaubt, dass er Klinikchef ist, das ist nicht so schlimm. Aber wir müssen mit aller Kraft verhindern, dass ein Irrer zum Klinikchef wird und der Klinikchef dann wirklich ein Irrer ist. Vielleicht sind unsere Zuhörer ein bisschen betrübt, dass ein zunächst durchaus auf die friedlichen und sachlichen Dinge in unserer Bundesrepublik abgestimmtes Gespräch nun doch an die großen Dinge, die über uns gebreitet sind und die unser Schicksal doch letzten Endes bestimmt, hingeführt hat. Aber die Situation ist doch wohl so, dass das notwendigerweise geschehen muss. Und so möchte ich zum Schluss eine kleine Anekdote erzählen, die allerdings mir gestern selbst geschehen ist. Nur um zu zeigen, in welcher Zeit wir leben. Ich war bei Professor Gerlach, ich glaube, er wird mir es nicht übel nehmen, wenn ich seinen Namen hier nenne, dem Leiter des Physikalischen Instituts der Universität in München. Und wir hatten in seinem sehr, ich würde beinahe sagen, altertümlich eingerichteten Büro eine Unterhaltung. Und diese Unterhaltung führte, wie es so kommt, auch auf den H-Bombenwurf der Russen am 22. November, der ja hier mehrfach angesprochen worden ist. Und da sagte Herr Professor Gerlach, ja, wir haben von dem Zeug aus den Wolken uns was runtergeholt, aber es ist nur sehr wenig und wir möchten da chemisch nicht drangehen, denn sonst haben wir die Substanz nicht mehr und es wird also auf den anderen Methoden 3 Monate dauern, bis wir wirklich wissen, was das ist. Und dann sagt er, ja, und der Regen, der vorgestern fiel, der war ja wirklich ganz enorm radioaktiv, wie ich sowas überhaupt eigentlich noch nicht erlebt habe. Wir haben keine Beweise dafür, dass das mit diesem Atombombenwurf zu tun hat, aber ich stelle es fest. Und jetzt hat es gerade geschneit. Wir guckten da in so einen hübschen Garten hinaus, wo Bäume standen, entlaubte Bäume natürlich, und die waren voll Schnee und es sah sehr idyllisch aus. Und er sagte, da sind meine Leute gerade dabei, den Schnee hereinzuholen, damit wir schauen, was da von diesem Zeug drin ist. Darf ich die Situation rekapitulieren? Wir sitzen in München in einem geleerten Zimmer und sprechen davon, was über seinen Köpfen in Tausenden von Metern die Wolken vorbeitragen. Und das ist herbeigetragen worden aus einer Entfernung, haben wir einen Geografen von uns, ich würde mal sagen von 12.000 bis 15.000 Kilometer binnen weniger Wochen. Das ist nun doch eben, was jedermann empfindet. Eine Atombombe hin oder her, die Möglichkeit, dass sie geworfen wird oder nicht, völlig außer Acht gelassen. Es ist durch die Naturwissenschaften ein neuer Dämon in die Welt gekommen und er muss bestanden werden. Und ich glaube, er wird umso schneller bestanden und so sollte unser Gespräch jetzt aufgefasst werden, je mehr wir uns und je sachlich wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. HR Retro